verglüht. Sein Herz schlägt stark, doch die Hoffnung sinkt. Ein Funke im All, der langsam ertrinkt. Oh, Mr. Michael Meyerhofer, wo führt das hin? Im Schatten